Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war gestern schon mit dabei, wenn auch nur virtuell, und habe den Stream mitgenutzt mit vielen anderen, die zusammen ja mit euch, die ihr hier vor Ort wart, diesen ersten Abend erlebt haben. Evangelium für Abgestempelte, die Kirchenmauern verlassen, das ist mein Thema heute Abend. Kurz zu mir, ich darf als Regionalsekretär für Europa für das Weltevangelisationsinstitut der Methodisten arbeiten. Das ist eine ganz tolle Aufgabe, weil sie ganz viel Überblick gibt. Das habe ich dieses Jahr ganz neu begonnen. Und eben, ich glaube, weswegen ihr mich eingeladen habt, ist, dass ich seit 2010 Pastor im Turnaround-Projekt in Bremerhaven bin. Und da kommt auch heute einiges mit rein. Nebenher habe ich ein Coaching-Institut an der Nordsee, Leben mit Ebbe und Flut, und habe lange den missionarischen Gemeindeaufbau in der Methodistenkirche geleitet. Und da war auch schon mein Spezialgebiet eigentlich der Wiederaufbau von Gemeinden. So, jetzt hoffen wir mal, dass das hier so funktioniert. Okay, genannt wurden Sie eben von Reinhard schon. Mit den dreien bin ich unterwegs. Links ist mein Sohn. In der Mitte neben mir steht meine Tochter und ganz außen rechts ist meine Frau. Wir vier sind die Alice aus Bremerhaven. Und für euch vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wenn ich sonst irgendwo unterwegs bin, muss ich das immer sagen, wo liegt eigentlich dieses Bremerhaven? Aber vielleicht ist das gut, auch in Hamburg nochmal zu sagen, dass ihr wisst, da gibt's noch eine zweite wichtige Hafenstadt neben Hamburg. Und das ist Bremerhaven und so sieht's bei uns aus. Eben auch ganz viel Hafen. Und weswegen ich euch den Hafen so wichtig zeige, ist, weil dort auch unser Seenotrettungskreuzer liegt. Und der ist für mich heute Abend besonders wichtig. Aber schaut's euch erstmal an. MRCC Bremen, wir haben einen Einsatz für euch. An Bord hat jeder seinen Platz und weiß um die Gefahr. Wir spielen nicht mit dem Risiko, im Notfall sind wir da. In Kneipen spinnt man Seemannsgarn und träumt in warmen Betten. Wenn andere reinkommen, fahren wir raus, wir reden nicht, wir retten. Immer volle Kraft voraus und das bei jedem Wetter. Wir können das, wir machen das, wir sind die Seenotretter. Kutter läuft mit Wasser voll und setzt einen Notruf ab. Die ganze Mannschaft ist hellwach und weiß, die Zeit wird knapp. Von Borkum bis nach Zinnowitz, von Sylt bis Dörserort. Alle Hebel auf den Tisch und volle Fahrt sofort. Immer volle Kraft voraus und das bei jedem Wetter. Wir können das, wir machen das, wir sind die Seenotretter. Jungs, helft mal der Folie mit. Danke. Eigentlich ist mit dem kurzen Video alles gesagt, was ich sagen möchte. Ich könnte jetzt hier aufhören und wir könnten Abendessen. Und das hat mich so daran beeindruckt, dass ich gemerkt habe, das, was die Seenotretter eigentlich für die Körper machen, dass sie sich nie zu schade sind, bei jedem Wetter, in jede Situation, auch noch für den letzten blöden Hempel, der sich vielleicht sogar selber in die Gefahr gebracht hat. Die meisten, gerade Segler, sind oft selber schuld, wenn sie in Seenot kommen. Und trotzdem fahren die immer raus. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich das, was Gemeinde ist. Und dann habe ich dieses Rettungshaus entdeckt. Das steht in Greetsiel. Und habe gemerkt, das Rettungshaus ist ja ein Café. Da kann man lecker Kaffee trinken, habe ich auch. Und merkte, Auch das passt ja genau zu uns als Gemeinden. Was sind unsere Gemeinden? Rettungsstationen oder eher Strandclubs, wo man lecker Kaffee trinken kann und wo man sich dran erinnern kann, wie toll das mal war, als man Menschen gerettet hat? Und weißt du noch, 1972, die große Evangelisation, was wir da alles geschafft haben? Und dann sitzt man beim Kaffee und erinnert sich dran, wie großartig das mal gewesen ist. So ähnlich kam mir das vor, als ich diesen Rettungsclub-Café gesehen habe. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von dieser wilden Küste, wo ein paar eifrige Jungs waren, die sahen, wenn Schiffe kaputt gingen, da muss rausgefahren werden, und die sind rausgefahren, und ein paar Gönner haben gesagt, das ist ja toll, dass ihr es macht, und haben ihnen so ein Rettungshaus auf die Küste gestellt. Und je mehr sie retteten, und sie waren wirklich ganz tough dabei, desto mehr Spenden bekamen sie und desto schöner wurde das Rettungshaus. Und irgendwann haben sie beschlossen, also jetzt haben wir so ein schönes Haus, wenn dauernd da irgendwelche Geretteten mit nassen Füßen da durchgehen, das können wir nicht machen. Und haben den Rettungsdienst eingestellt und haben gesagt, wir sind Rettungshaus ohne Rettungsdienst, weil das nicht so viel Dreck macht. Und die Geschichte geht weiter, dass dann ein paar von denen sagten, nein, das kann doch nicht sein, und sind ausgetreten aus diesem Rettungsverein und haben daneben wieder in einer kleinen Hütte angefangen und sind wieder bei jedem Wetter raus. Und die Geschichte endet so: Heute stehen an der Küste eine ganze Reihe von exklusiven Rettungsclubs mit super Clubhäusern. Und zum Glück gibt's immer noch irgendwo eine kleine Mannschaft, die rausfährt. Und ein bisschen kommt mir das in unserer freikirchlichen Landschaft auch so vor, dass wir unglaublich schöne Clubhäuser an den meisten Orten haben. Kirchen mit allem ausgestattet, was man braucht, mit Kaffee und lecker und hier und da. Und deswegen ist es für mich eine echte Frage, was sind wir eigentlich als Gemeinden jeweils? Sind wir noch Rettungsstationen? Darf man bei uns mit dreckigen Füßen vom Watt rein? Oder sind wir eher Clubhäuser, die sich erinnern, wie gut das mal war? Ich glaube, die wenigsten Gemeinden sind 100% das eine oder 100% das andere. Das gibt's gar nicht. Sondern alle sind irgendwo so dazwischen. Aber ich möchte euch mal einladen, schnappt euch mal euren Nachbarn links und rechts, so zu zweit, höchstens zu dritt, und überlegt mal, was ist eigentlich eure Gemeinde? Ist das mehr eine Rettungsstation oder ist es mehr ein Rettungsclub? 2 Minuten, 1 Minute. Ich muss sparen. 1 Minute. Ich erzähle euch jetzt mal, wie das bei uns war oder wie es bei uns ist. Als wir 2010 als Gemeinde neu begannen, waren wir eine Gemeinde von 11 alten Damen, einem alten Herrn und der Pastorenfamilie. Ich war auf einmal der viertjüngste der Gemeinde. Und das nur, weil meine 3 anderen Familienmitglieder jünger waren als ich. Aber so kann man plötzlich ganz jung werden, man muss nur in die richtige Gemeinde gehen, schon gehört man zur Jugendgruppe oder fast zur Kinderkirche. Als wir 2010 neu begannen, konnte meine Gemeinde schon auf 160 Jahre Gemeinde in Bremerhaven zurückgucken. Unsere Gemeinde ist fast so alt wie Bremerhaven und die älteste Gemeinde Bremerhavens. Das ist was Besonderes für Methodisten. Meistens sind ja die Lutheraner oder die Katholiken schon eher da, aber wir haben noch vor der Landeskirche dort begonnen. Und dementsprechend viele Geschichten konnten diese 12 Leute meiner Gemeinde auch erzählen. Die guckten auf ganz, ganz viel Gutes zurück. Auf Kinderwochen und dass mal 300 Kinder bei ihnen in der Gemeinde waren und dass quasi jeder 26. Bremerhavener einmal bei ihnen gewesen sein muss in der Sonntagsschule und was sie alles an Zahlen hatten. Aber es war so eine Erinnerungsrunde. Es wurde erinnert und erinnert an lauter gute Sachen. Aber ich kam mir dort genau vor wie in so einer Art Clubhaus. Weil alles Gute lag zurück. Alles Gute war schon lange vorbei und bei dem meisten Guten, was sie erzählten, waren selbst diese älteren Herrschaften, die sehr liebenswürdig und sehr glaubensstark waren, aber selber noch jung gewesen. Sie guckten auf viel Gutes zurück. Was sind unsere Gemeinden? Rettungsstationen oder Strandclubs? Häufig sind es Strandclubs, nur meistens sieht es nicht ganz so schön aus wie da, oder? Also so ein Strandclub, das wäre doch was. Und viele Gemeinden sagen, Mensch, wenn die Leute nicht zu uns kommen, dann muss es eben noch schöner bei uns werden. Da muss es noch besseren Kaffee geben, da müssen wir die Räume mal renovieren, da müssen wir frischen Wind reinbringen. Und ich leide sehr daran, dass viele Gemeinden daran arbeiten, immer bessere Clubs zu werden, wo es noch schöner ist zu sein, wo man sich gerne aufhält. Also nichts grundsätzlich dagegen, wenn ihr gerne in eure Gemeinde geht. Jedenfalls würde ich, glaube ich, Ärger mit dir kriegen, wenn ich jetzt hier was anderes sagte. Aber für mich ist Gemeinde und Gemeindehaus erst recht nur Mittel zum Zweck. Das ist hier eine riesige Rettungsstation, wo Retter ausgebildet werden, wo Gerettete erstmal Unterschlupf finden können, wo man lernen kann, wie man die richtige Rettungswege geht und was die Abläufe dabei sind. Das ist eine Rettungsstation. Und letztlich geht es nicht darum, wie man alles immer noch schöner machen kann und ob man nicht nochmal neue Stühle kaufen sollte oder so, sondern was ist das Richtige, damit wir unseren Dienst versehen können? Und deswegen haben wir damals den Entschluss gefasst als Gemeinde, wir wollen mit ganzem Herzen Rettungsstation sein. Und das Zitat eben aus dem Lied, wenn andere reinkommen, fahren wir raus, wir reden nicht, wir retten. Das haben wir von Gott ganz tief in unsere Herzen geschrieben bekommen. Dass wenn es immer geht, wir wieder losziehen sollen, um Seelen zu retten. Und ich greife mal schon auf den morgigen Tag vor. Hallo? Ja. Ganz wichtig, gerettet wird draußen. Ist so eine Binsenwahrheit, oder? Aber bis wir darauf warten, dass irgendjemand hier verunglückt und wir hier zu retten anfangen, ne, viele Gemeinden sagen das, also wenn mal jemand gerettet werden muss, der kann vorbeikommen und sich bei uns melden. Wir haben einen sehr netten Begrüßungsdienst und wenn der unten sagt, bitte rette mich, dann würde der an den zuständigen Bereichsleiter Rettung in der Gemeinde ihn verweisen und schon würde er gerettet. Ihr Lieben, gerettet wird draußen. Wirklich draußen. Hier ist auftanken, versorgen, wieder neue Kräfte bekommen, neue Perspektiven, aber gerettet wird draußen. Draußen, wo die sind, die noch nicht zur Rettungsmannschaft gehören. Denn ihr als die, die heute als Mitarbeiterfortbildung hier zusammen seid, ihr seid die Mannschaft. Und wir verwechseln das oft, wenn wir sagen, was ist denn eine gute Gemeinde? Ja, wo ich mich besonders wohlfühle. Nein, wo du deinen Rettungsdienst besonders gut tun kannst. Gerettet wird draußen. Und darum fand ich so spannend, als ich die Homepage der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gelesen habe, was die über ihre neue 9,5 Meter Klasse beschrieben haben. Sie haben an diesen neuen Schiffen eine große Bergungspforte an der Steuerbordseite. Sie verzichten auf einen zweiten Fahrstand im Schiff, sodass mehr Platz für gerettete und zu versorgende Personen ist. Sie haben eine größere Plicht, das ist hinten der offene Raum, und einen vorgezogenen Mast, damit sie leichter Menschen abbergen können, dass auch mal ein Hubschrauber kommen kann. Sie haben ein umlaufendes Fendersystem, dass sie einfacher längsseits gehen können an anderen Schiffen, dass sie auch miteinander den Dienst tun können. Und die Boote sind für jedes Wetter und jeden Seegang ausgerüstet und sie haben immer einen Schlepphaken, einen Suchscheinwerfer, Lenzpumpen und medizinische und technische Ausrüstung dabei, sowie die modernste Funk- und Navigationstechnik. Ihr Lieben, das ist für mich Beschreibung dessen, was eine Gemeinde braucht. Eine möglichst groß offene Tür, dass man die Geretteten gut reinziehen kann. Damit es nicht auf einmal da Probleme gibt, wenn man sie an der Hand hat, dass man sie nicht ins Boot bekommt. Und die Frage ist doch, wie kriegen wir die Tür so groß wie möglich auf, dass jeder reinkommt? Worauf verzichten wir als Gemeinden ganz bewusst, damit mehr Platz für Gerettete ist? Wir haben bei uns als Gemeinde beschlossen, keiner macht mehr als einen Hauskreis. Da gab's so, die Hauskreise sind alle toll. Und da haben manche gesagt, ich möchte gern montags zum Hauskreis und mittwochs ist auch noch einer. Und wenn ich schaffe, gehe ich freitags nochmal zum letzten Hauskreis. Worauf verzichten wir, damit wir Platz in unserem Leben, in unserem Zeitbudget haben, um überhaupt zu retten? Wenn wir die ganze Woche uns in und mit Gemeinde aufhalten, können wir ja gar nicht mehr retten. Und haben wir die Suchscheinwerfer an Bord, mit denen wir gucken können, ihr in Hamburg und drumherum oder wir in Bremerhaven, wo sind sie denn? Wo sind denn die, die gerettet werden müssen? Und hören wir, wenn ein Notruf eingeht, oder sind wir gerade so beschäftigt, dass wir es gar nicht hören, dass gerade Notruf ist? Wenn dort ein Notruf eingeht, dann lassen die alles stehen und liegen und gehen erstmal retten. Ich habe im Vorfeld mit denen gesprochen. Bei uns liegt das nicht weit von der Kirche entfernt, das Boot. Und da war gerade ein Einsatz, da haben die gesagt, tschüss Pastor. Mitten im Satz, jetzt geht's retten. Überlegt mal, jetzt käme so ein Anruf bei dir im Büro und ihr würdet sagen, tschüss Christhard, mach mal deinen Vortrag alleine. Wir müssen jetzt gerade hier in Hamburg retten gehen. Die 9,5 Meter Klasse der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Für mich ist das eine Liste der Dinge, die eine Gemeinde braucht, um für Christus in guter Weise unterwegs sein zu können. Der kommt morgen, ne? Aber ich habe schon mal einen Satz von ihm. Eine evangelisierende Gemeinde, wollte sie dem Vorbild Jesu treu bleiben, begibt sich in die Lebenswelt der Menschen, die sie für Gott gewinnen will. Sie wird sich in ihre Kultur hineindenken und sich dieser bewusst anpassen. Raus zu denen, die wir für Christus gewinnen wollen. Und da müssen wir sagen, haben wir im Moment ja eigentlich eine besonders gute Situation. Es gibt genügend Leute, die man retten kann. Ne? Es sind noch nicht alle Hamburger Christen. Ihr habt noch eine Weile zu tun als Gemeinde und deswegen will euch Gott hier gebrauchen. Bei uns war das dann die Entscheidung im Jahr 2010, 2011, dass wir uns als auf die Fahnen geschrieben haben, wir als Gemeinde wollen heilende Gemeinschaft für eine gebeutelte Stadt sein. Ich habe schon vorhin erzählt, 19% Arbeitslose, damals waren es 18 und es sah ein bisschen aus, als würde es besser werden. Aber seitdem die ganze Windkraft wieder eingegangen ist, sieht es eher wieder schlechter aus bei uns. Wir sind die Hauptstadt der Teenie-Mütter. Wir haben, nirgendwo gibt es so viele Mädchen unter 15, die Kinder bekommen, weil es da eben Kindergeld gibt. Und das stockt Hartz IV doch ganz schön ordentlich auf. Und wir merken, ja, das ist eine gebeutelte Stadt, in der wir sind. Und wir wollen in diese Stadt heilende Gemeinschaft hineintragen. Von manchen mussten wir dafür Abschied nehmen. Ich war in einer Gemeinde, ich verrate nicht in welcher, da habe ich dieses Schild fotografiert. Kein Durchgang, Gottesdienst, bitte Ruhe, Ausrufungszeichen. Versucht mal da mit einem Notruf einzudringen. Wenn so ein Schild schon an der Tür steht, dann ziehen die das erst durch, bis der Notruf eingehen kann. Wir merkten, wir müssen Abschied nehmen von vielen Dingen, die uns vorher lieb waren. Manches ist längst nicht mehr so geordnet und normal, wenn erst einmal viele zu Rettende in der Gemeinde sind. Und dann sind wir losgezogen. Das ist mein erstes Kernteam gewesen für die Open-Air-Arbeit. Denn wir haben gesagt, wenn die Leute nicht in die Kirche kommen, und unsere 12, die da waren, die waren schon so lange in der Gemeinde, die waren zwar miteinander toll befreundet, aber nicht-christliche Freunde hatten die eigentlich nicht groß. Und wenn, dann hatten sie die schon so oft eingeladen, dass sie sagten, also jetzt nach 30 Jahren kann ich da nicht mehr. Und wir haben beschlossen, dann gehen wir als Gemeinde raus. Und wir gehen raus einmal im Monat mindestens. Und das war das erste Kernteam. Und das war unsere Ausrüstung beim ersten Gottesdienst, dass wir mit einem Rollator und einer Klappkiste und ein paar Flaschen zu trinken in die Stadt gegangen sind und haben dort Gottesdienst gefeiert. Und ihr seht, wenn man mich mal abzieht, ist das schon ein eher gehobenes Alter. Aber sie hatten es auf dem Herzen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich komme in eine Gemeinde, die seit zig Jahren immer nur bergab gegangen ist. Und ich merke, dass Gott nur so ein klein bisschen anstupsen muss. Und da war ganz viel Feuer. In diesen Menschen war ganz viel Feuer. Sie mussten nur wieder auf die Spur kommen, dass es eben nicht um Kaffee trinken und nette Dia-Vorträge für 60 plus geht, sondern dass Gott sie zum Einsatz haben will und mit ihnen noch was vorhat. Ihr könnt retten. Haben sie auf einmal verstanden? Mensch, wir können retten. Und dann sind sie mit losgezogen. Und dann haben wir die Menschen gesucht, die wir retten können. Wir sind überall in der Stadt hingegangen. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Da haben wir extra einen Esel mit Maria und Josef gemietet gehabt und haben auf dem Weihnachtsmarkt 10.000 Mal die Weihnachtsgeschichte verteilt. 10.000 war eine ganz schöne Zahl, sage ich euch. Das machen wir so schnell nicht wieder. Aber ihr glaubt nicht, wie viele uns erstens die Frage gestellt haben, was hat das denn mit Weihnachten zu tun? Also original, jeder von uns erlebt, der dort verteilt hat. Was hat das denn mit Weihnachten zu tun? Wir haben einfach Lukas 2 verteilt. Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte, so wie wir sie kennen. Und ganz viele haben gesagt, oh, das ist ja toll. Dann, ich glaube, ich lese das dann mal Weihnachten vor. Das hatten wir noch nie. Das nehmen wir mit nach Hause. Und wir haben hinterher ganz viele Rückmeldungen gekriegt von Menschen, die plötzlich an Weihnachten die Weihnachtsgeschichte gelesen haben und sie haben sich auch einladen lassen zum Gottesdienst. Wir machen Gottesdienste im Einkaufszentrum. Genehmigungsverfahren ist oft sehr langwierig, bis wir das hinkriegen. Aber wir sind mitten da, wo die Leute sich sonntags vor Langeweile rumtreiben und darauf hoffen, dass wenigstens die Schaufenster irgendwie ihre Langeweile vertreiben könnte. Und wir sind da plötzlich mit dem Gottesdienst. Wir sind gerne am Hafen, unser Lieblingsort. Da gibt's eine große Tribüne am neuen Hafen, so eine Art Museumshafen in Bremerhaven. Dort sind wir ganz häufig mit Gottesdiensten. Wir sind immer wieder auf dem Friedhof, erst recht am Ewigkeitssonntag. Und sagen, wir wollen mit euch eure Trauer vor Gott bringen. Und erleben, wie viele Menschen, wir sind auch da wieder, nicht in der Friedhofshalle, sondern bewusst draußen, wie viele Menschen dort in Gespräche kommen, wenn wir da sind. Ja, die Orte lest ihr. Es gibt fast keinen Ort, wo wir nicht mal waren. Gerne sind wir auch auf Volksfesten. Wir mussten erst mal lernen, dass wir dann für viele nicht die Hauptsache sind, sondern dass das lecker Essen und was da nicht alles ist, manchmal noch wichtiger ist. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir mitten rein in die Volksfeste etwas sagen können. Und das Spannende ist, es hat bisher noch keinen Gottesdienst draußen gegeben und wir haben jetzt ungefähr 50, 60 solche Gottesdienste hinter uns, wo wir nicht mindestens Gespräche, fast immer aber auch Leute, die danach in den Gottesdienst gekommen sind, angetroffen haben. Manche Leute müssen erst 3-mal, 5-mal, 7-mal draußen mit uns über Jesus nachdenken, aber beim 8. Mal kommen sie dann. Und deswegen haben wir gemerkt, nützt es auch nicht zu sagen, wir machen 1-mal Evangelisation im Jahr, sondern es muss kontinuierlich sein. Wir sind jeden Monat draußen. Weihnachten ist zum Beispiel unser größter Gottesdienst, wo wir mittlerweile mit mehreren 100 Leuten draußen auf dem Drachenberg, 16 Meter über Normal Null, aber das ist eine Wahnsinnserhebung, da fährt man auch Schlitten bei uns in Bremerhaven auf dem Drachenberg. Und wir haben im ersten Jahr erlebt, da war wirklich Schnee, ist ja bei uns eher selten, ich glaube bei euch auch, selten Schnee. Aber da war Schnee, als wir den Gottesdienst angesetzt haben. Und auf einmal, wir haben das Feuer angezündet, wir machen den Weihnachtsgottesdienst immer um das Hirtenfeuer herum, kamen die Leute nach und nach, stellten ihre Schlitten kreisförmig um unser Feuer und waren mit dabei, sangen mit uns die Weihnachtslieder ganz klassisch und waren an Weihnachten besonders offen für die Botschaft. Menschen, die wir sonst nie in eine Freikirche hineinbekommen hätten. Und wir tun es bei jedem Wetter. Also mittlerweile haben die Älteren und die mittlerweile auch Jüngeren in der Gemeinde eine Top-Ausrüstung. Also die haben alle so Moonboots, ne? Weil wir haben auch schon bei minus 12 Grad Gottesdienst gefeiert. Wir haben nur gemerkt, dass dann die Finger an den Gitarrenseiten festfrieren und man dann eben ohne Gitarre singen muss. Aber wir merken, auch dieses Zeichen kommt an. Unsere Stadt ist ja nun eher eine kleinere Stadt mit 110.000 Einwohnern. Aber die Leute sagen, die von der Friedenskirche müssen es wirklich ernst meinen. Die sind ja dauernd draußen und wir treffen ja schon wieder auf die. Und ich gehe eine Woche zu Karstadt, da stehen die und 2 Wochen später bin ich im Park und da stehen die schon wieder. Und wir merken, das ist ein wichtiger Punkt, wie Leute merken, dass wir es ernst meinen, dass wir nicht nur einmal da sind und dann haben wir es erledigt, sondern dass sie immer wieder auf uns treffen können. Und es gibt so eine Art Draußengemeinde erstmal. Bevor die Leute reinkommen, sind sie oft erst mehrere Male draußen. Und wir haben teilweise die intensivsten Gespräche bei schlechtem Wetter gehabt. Wir haben immer dabei unseren großen Werbeanhänger. Da haben wir auch Bänke drin. Dann wissen die Leute gleich wieder, das sind wir. Wir haben immer dabei unser Kreuz, damit man weiß, was da eigentlich ist. Also das ist, finde ich, das Symbol, was für uns Christen am allerwichtigsten ist. So halbchristliche, dreiviertelchristliche Botschaften bringen ja alle möglichen. Aber dass ganz klar ist, wo wir sind, da steht das Kreuz in der Mitte und hier geht es um Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und das kennen auch viele in der Stadt mittlerweile. Das ist genau auf die Maße meines alten Autos gebaut worden, damit wir das mitkriegen. Wir haben immer dabei Interviews. Denn ich werde ja dafür bezahlt, was ich sage, sagen die Leute. Du bist ja Pastor. Du kriegst ja dein Geld dafür. Die entscheidenden Dinge passieren fast immer durch Interviews mit Normalo-Christen. Und wir merken, das ist meistens wichtiger als die Predigt. Was sie erzählen können, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und wir haben bei jedem Gottesdienst draußen mindestens 3 solche Erfahrungsberichte dabei. Und damit wir das einüben, machen wir es in der Gemeinde auch immer. Wir haben einen genauso langen Block in der Gemeinde, Erfahrungsberichte wie Predigt. Weil damit wir merken, dass es wirklich passiert. Dass wir nicht nur um eine alte Geschichte reden, sondern dass es aktuell jetzt hier ist. Und deswegen ist das sozusagen nur so ein Schwung nach draußen, den wir von drinnen aus mitnehmen. Wir haben immer dabei Aktionen, wie die Menschen reagieren können. Meistens laden wir sie ein zum Kreuz, sich dort etwas abzuholen. Sie können zum Kreuz kommen, werden gesegnet. Hier haben sie alle diese Klammer bekommen. Gott hält, was er verspricht. Das ist ganz unterschiedlich. Aber wir merken irgendeine Form, wie die Leute von ihren Stühlen hochkommen können und sich hinterher dran erinnern. Ich bin da hingegangen. Ich bin zum Kreuz gegangen. Vielleicht haben sie sich noch nicht getraut, hinterher mit mir zu reden. Mit mir reden da die wenigsten nach dem Gottesdienst. Da machen sie mal so einen kleinen Bogen drum. Dann stelle ich mich ein bisschen zur Seite, weit weg vom Kaffee, dass ich den nicht versperre. Aber dass sie vor sich selber wissen, ich bin da hingegangen, ich wollte was vom Kreuz. Wir haben auch fast immer Abendmahl dabei. Wir haben als Methodisten eine etwas, denke ich, andere Auffassung vom Abendmahl, dass wir auch zum Abendmahl einladen. Jeder, der Jesus Christus begegnen möchte, ist bei uns eingeladen zum Abendmahl. Das kann der erste Schritt zum Glauben sein, so sagen wir. Deswegen feiern wir überall in der Stadt auch Abendmahl mit den Menschen und sagen, wenn du heute Jesus Christus begegnen möchtest, dann komm an seinen Tisch und lass dich von ihm einladen. Ungefähr ein Drittel der Leute lässt sich dann zum Abendmahl einladen. Und wir haben immer dabei Musik und noch mehr Musik und merken, die Musik spielt eine große Rolle, damit die Leute überhaupt erstmal aufmerksam werden auf das, was wir da tun. Und wenn wir an unsere Älteren denken, das sind auch zwei von den Zwölfen, dann war ihre Aufgabe am Anfang und ist es noch, beten, beten, beten. Die haben das getragen. Manchmal heißt es, wenn man so eine alte Gemeinde hat, da muss man die einen so zu Ende pflegen und mit anderen neu anfangen. Nein, muss man nicht. Mit denen, die Gott dort an diesem Ort sich versammeln lässt, um die herum baut sich die Rettungsmannschaft auf. Und die sind vielleicht nicht mehr mit rausgefahren bei jeder Rettungsaktion. Aber die waren sozusagen das Herz. Und die wussten, was gebetet werden muss. Und wenn sie konnten und es war ein bisschen wärmer und regnete nicht, dann waren sie auch mit dabei. Ich habe ein paar Stimmen einfach mal aus der Gemeinde, was für uns eigentlich so typisch ist. Und ich bitte euch mal, so viel Zeit haben wir nicht, fang doch mal mit Elisabeth an. Hallo Elisabeth. Die ist eigentlich gesprächiger, als es hier aussieht. Haben wir eine Chance, Jungs? Dass sie so offen ist, dass sie mich damals herzlich aufgenommen hat in einer Zeit, als es mir nicht sehr gut geht. Und dass ich heute dazugehören kann und sagen kann, das ist meine Heimat, die Gemeinde. Elisabeth ist 2011 im Alter von 75 Jahren durch einen Open-Air-Gottesdienst zur Gemeinde dazugekommen. Gib mal Marc. Marc hätte ich gerne. Marc ist von 2012. Das Besondere an unserer Gemeinde ist, dass in dieser Gemeinde gehen wir wirklich raus. Wir haben viele Außengottesdienste, wo wir wirklich auf die Menschen zugehen. Und man merkt einfach, dass der Heilige Geist wirklich viel mit uns gemacht hat schon und auch noch viel Größeres vorhat. Das merkt man halt immer und immer wieder, auch dass viele Gäste kommen, dass sie mit Liebe aufgenommen werden und einfach, dass wir wirklich mit aller Kraft auch versuchen, in Gottes Wort zu leben. Ja, und noch, gibt noch Günther. Günther war schon vorher Christ, muss man dazu sagen. Ich bin seit anderthalb Jahren hier in dieser Gemeinde und ich habe viele besondere Erlebnisse mit Gott gehabt, was ich vorher so nicht gehabt habe. Das hat mich besonders erfüllt und das hat mich bestärkt, dass hier mein richtiger Platz ist. Okay, danke. Die anderen Filme lassen wir, die könnt ihr auf unserer Homepage sehen, sonst haben wir nicht mehr so viel Zeit. Einmal so die Runde habe ich nämlich da gemacht für euch. Aus jedem Jahr einfach einen mal gefragt, der so dazugekommen ist, oder Marianne war eben schon immer dabei. Was war nicht entscheidend? Wir haben gemerkt, und das gilt für drinnen und für draußen, wie aufwendig unser Gottesdienst war, war nicht dafür entscheidend, ob Menschen sich zu Christus bekehrt haben. Das lernen wir ja auch bei den Seenotrettern. Die schlichteste Methode ist die sicherste. Und lieber nicht so viel Gedöns drumherum, dann kommt es manchmal klarer an. Es kommt auch nicht drauf an, wie originell das Thema ist. Ich habe mir da in den ersten Jahren oft einen abgebrochen und gedacht, das muss jetzt immer jedes Mal der absolute Hammer sein. Und es sind letztlich immer wieder die gleichen ganz schlichten Fragen, die die Menschen umtreiben. Was wird einmal mit mir passieren? Warum lässt Gott das hier alles zu? Wie kann ich ein fröhliches Leben führen? Ist mein Mann auch im Himmel, auch wenn der ohne Christus gestorben ist? Das sind die Fragen. Und es kommt auch nicht darauf an, wie außergewöhnlich der Ort ist. Am Anfang sind wir wirklich durch die ganze Stadt gezogen und haben uns immer verrücktere Orte auch noch einfallen lassen. Wir haben auch einen Gottesdienst auf dem Radarturm gemacht in, ich glaube, 86 Meter Höhe. Das war super aufwendig, weil der Fahrstuhl fasste nur 5 Leute, allein bis alle Leute oben waren und wieder unten waren. War Blödsinn. Wir haben gemerkt, wir beschränken uns mittlerweile auf 3-4 Orte, an denen wir immer wieder sind, die an verschiedenen Stellen der Stadt sind, wo die Leute über uns stolpern können. Aber dass der Ort besonders außergewöhnlich ist, darauf kommt es nicht an. Entscheidend war vielmehr, dass jeder Nähe und Distanz selber bestimmen kann. Eigentlich brauchen wir gar nicht so eine große Lautsprecheranlage, wie wir haben. Im Schnitt kommen da so 100 Leute, würde ich schätzen. Aber viele Leute wollen von 40, 50 Meter Entfernung zuhören. Einer hat mal während meiner Predigt 16 Minuten lang sein Fahrrad aufgepumpt, damit er einen Grund hatte, da stehen zu bleiben. Denn wenn das Fahrrad zu Ende aufgepumpt ist, muss er ja weiterfahren. Denn er konnte, glaube ich, auch vor sich selber nicht zugeben, dass er da zuhören wollte. Wir merken, manche möchten sehr, sehr weit entfernt sein und trotzdem zuhören. Wir haben gemerkt, wichtig ist, dass die Sprache stimmig ist. Dass wir nicht irgendwelches Frommdeutsch reden, sondern wirklich in der Sprache, in der die Menschen reden. Am Anfang bin ich komme aus, war vorher in Hannover Pastor, da ist alles so ein bisschen geordneter, habe ich immer mit Schlips und Kragen gepredigt. Da haben die gedacht, das ist ja eine Arbeiterstadt, Hafenarbeiterstadt, ich verkleide mich da. Ich kann da keinen Schlips tragen, wenn ich mit denen reden möchte. Ganz, ganz wichtig ist, dass jemand seine Geschichte erzählt. Und möglichst nicht nur eine Person, sondern 2 oder 3 Personen. Wichtig ist schon die Musik, aber als wir am Anfang nur 16 Leute waren, reichte sogar auch eine Gitarre. Wenn sie merkten, die Leute standen dahinter, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Dass eine Antwortmöglichkeit besteht, dass die Leute zum Beispiel, wie ich es eben erzählt habe, zum Kreuz gehen können. Dass genügend Leute hinter bereitstehen, die auch für Gespräche bereit sind. Dass jeder seine Geschwindigkeit selbst bestimmen kann. Wir packen die Leute nicht beim Schlawittchen und sagen, so, jetzt komm mal Sonntag. Sondern wir sind gut gekennzeichnet, man kann uns erkennen. Und dann geben wir den Leuten die Möglichkeit, auf uns zuzugehen. Und wer es möchte, tut es. Und wer es nicht möchte, für den beten wir. Und für uns ist sehr wichtig, dass wir so offen reden, dass zwar deutlich wird, was wir glauben, und dass das unsere feste Überzeugung ist, dass Jesus Christus unser Retter ist. Aber wir lassen den Menschen die Möglichkeit, für sich anderes zu denken. Das ist bei uns passiert. Zwischen 2011 und 2016 ist die Gemeinde von 20 auf 80 Personen gewachsen, was für unsere kleine Gemeinde wirklich nah an einer Erweckung ist. Es hat nur funktioniert, weil wirklich jeder seinen Platz hatte. Unsere 12 Oldies waren mit dabei. Man muss genau sagen, 10 von den Oldies. 2 war das doch zu schräg. Und zum Glück hat Gott auch noch andere zu Hause in der Stadt. Und die eine ist Baptistin geworden und die andere Lutheranerin und kommen dann trotzdem in den Himmel, denke ich mal. Heute ist unsere Kultur auch in der Gemeinde komplett anders. Wenn wir draußen so nah bei den Menschen sind, dann können wir nicht in der Kirche auf einmal ganz distanziert irgendwelche alten Gottesdienstformen machen. Ich musste mich sehr dran gewöhnen, dass die neuen Leute in der Gemeinde ganz selbstverständlich während meiner Predigt aufstehen, um sich einen neuen Kaffee zu holen. Das machen sie sonst auch, wenn sie irgendwo was sich angucken oder im Konzert sind oder so. Das war für mich neu, war auch für die Gemeinde neu. Aber wir merken, das gehört bei vielen dazu, dass man mal rausgeht und wieder reinkommt. Die Leute sitzen manche in Reihen, manche stehen lieber hinten. Das ist auch sehr unterschiedlich und nicht so gut handelbar. Und wir haben gemerkt, wer lässt sich einladen? Das sind die Abgestempelten. Wir sind heute eine Gemeinde, die zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz aus Arbeitslosen besteht, aus dauerhaft Kranken, gerade auch aus psychisch Kranken, aus Menschen mit sehr gebrochenen Lebensläufen. Zeitweise waren wir als Pastorsfamilie die einzige Familie, wo es Vater, Mutter, Kinder gibt und die gehörten auch von Anfang an so zusammen. Und erst dachten wir, oh lieber Gott, oh, klappt das hoffentlich? Und wie viel von so Leuten können wir aufnehmen? Und da haben wir gemerkt, das ist der falsche Ansatz. Diese Leute, die da kommen, sind selbst Teil der Rettungsmannschaft geworden. Und die können oft besser retten, wenn sie selber ganz am Boden waren, als ich, der aus einer sehr, sehr behüteten Pastorsfamilie komme. Die wissen genau, was es heißt, rauszufahren zu denen, die gerade ihre Wohnung verloren haben. Und vor kurzem kam jemand dazu und sagte so, ah, ich mag eigentlich gar nicht meine Geschichte erzählen, hier erzählen alle meine Geschichte. Ich mag eigentlich nicht erzählen, dass ich schon 1,5 Jahre krankgeschrieben bin, aus psychischen Problemen. Was denken die Leute von mir? Und da habe ich gesagt, du erzähl das ruhig im Gottesdienst, aber bei uns bist du höchstens Mittelfeld mit 1,5 Jahren krankgeschrieben. Für einen Spitzenplatz brauchst du eine andere Zeit. Und merken, ja, wir sind die Gemeinde für die Leute, die sich sonst in Kirche meistens nicht reintrauen. Und merken, wie das zu einem Segen wird. Und die meisten Geretteten sind längst Teil der Rettungsmannschaft. Viele von den Oldies können sich jetzt wirklich ganz aufs Beten zurückziehen. Die können teilweise auch gar nicht mehr rausgehen. Es war die letzte Minute. 2011 waren sie eigentlich noch alle dabei, aber mittlerweile sitzen viele so fest im Rollstuhl, dass es nicht mehr geht. Heilende Gemeinschaft für eine gebeutelte Stadt. Wir haben angefangen genau mit den Leuten, die da sind. Man kann immer jammern, wen man alles nicht hat. Und wir haben gemerkt, sind am besten damit gefahren, dass jeder, der mitmachen wollte, durfte bei uns mitmachen. Ob er schon so ganz verstanden hatte, was das mit Christus auf sich hatte oder noch nicht, das war letztlich egal. Jeder darf mittun, wenn die Rettungsmannschaft rausfährt. Jeder findet auch den angemessenen Platz für sich. Und wir haben uns dann immer wieder Unterstützung geholt durch Profis aus dem Dunstkreis, aus der Stadt, aus unserer Kirche. Da gab es immer Leute, die wir fragen konnten. Wir haben Chöre mitgenommen. Aber wir haben einfach angefangen mit den 12, die da waren. Und das Ganze ist eingebettet in die Wolke der Beta. Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass nicht nur in unserer Stadt, sondern weit über die Grenzen der Stadt hinaus Leute genau für dieses Projekt gebetet haben und noch heute beten. Und in diesen 4 Kreisen arbeiten wir als Rettungsteam in unserer Stadt. Ich habe gemerkt, Strandcafés sind was Tolles, herrlich. So was Leckeres schlürfen bei schöner Sonne. Die letzten Wochen habt ihr vielleicht auch genossen. Aber es ist eine ungleich coolere Erfahrung, in Gottes Rettungsmannschaft bei einem echten Einsatz dabei zu sein. Amen.